Nie würde es dir in den Sinn kommen, mit einer verschmierten Brille zu lesen. Doch in etwa so fühlen sich viele Unternehmer in ihrem Alltag, weil der klare Blick fehlt. In dieser Folge lernst du, deinen Blick zu schärfen, damit du in kommenden Veränderungen schneller und erfolgreicher handeln kannst. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Veränderungen kommen und gehen, sei es in der Natur sowie in deinem Unternehmen. Richtig anstrengend und teuer wird es allerdings, wenn du von Veränderungen überrollt wirst und sie dich dauernd zwingen, reaktiv anstatt aktiv zu handeln. Vor allem, wenn das Unternehmen schon älter ist und sich in den nächsten Jahren eine Nachfolgeregelung abzeichnet, hilft ein klarer und ehrlicher Blick. Und zwar innerhalb sowie außerhalb des Unternehmens. Wie oft lesen wir, dass die Belegschaft geschockt war, weil das Unternehmen an die Konkurrenz verkauft wurde? Oder mit einem Unternehmen fusioniert hat, das man bis dahin als Feind betrachtet hatte, weil diese eine komplett andere Philosophie verkörperten. Dabei beginnen die Probleme mit den Veränderungen meist schon früher. Dann nämlich, wenn die Belegschaft, vor allem das Führungsteam, absolut im Dunkeln darüber gelassen wird, wer beispielsweise das Unternehmen in den 10 Jahren führen wird. Jeder weiß zwar, dass der jetzige Chef nicht nochmals 10 Jahre tätig sein wird, doch das Thema wird verdrängt und es wird der Mantel des Schweigens darüber gelegt. Es gibt sogar noch eine grausamere Methode, als Veränderungen totzuschweigen. Falsche Versprechungen abgeben. Die Enttäuschung danach ist noch verheerender, als keinen klaren Blick zu haben. So ist es mir gegangen, als man mich als offizieller Nachfolger eines Patrons gehandelt hat. Mitarbeiter wie Kunden waren stolz, mit uns zusammenzuarbeiten, da wir scheinbar weitsichtig handelten. Dumm war allerdings, dass das Versprechen des Patrons nicht dicht war, denn er konnte aus finanziellen Gründen zum versprochenen Zeitpunkt noch gar nicht verkaufen. Seine finanzielle Lücke bis zur Pensionierung wäre zu groß gewesen. Dies wusste er bestimmt, als er allen sein Versprechen abgab. Er riskierte also die Enttäuschung in allen Reihen, in der Meinung, dass dies dann schon nicht so schlimm sei. Und er bis dahin die Anerkennung für seine Entscheidungen genießen kann. In Wahrheit kappte er einen großen Anteil seines Vertrauenskontos. Je mehr Vertrauen du als Unternehmer genießen kannst, desto besser also. Und Vertrauen gewinnst du, indem du Versprechen immer wieder und wieder einlöst. Und zwar intern wie extern. Es gilt also nur das zu versprechen, was du auch im Sinn hast einzulösen. Und was hast du im Sinn? Dabei sind wir nun beim klaren Blick angelangt. Wir Unternehmer oder auch Führungsverantwortliche sind oft auf uns alleine gestellt. Fast niemand klopft uns auf die Schultern. Wir sind Problemlöser und werden oft gerufen, wenn es schon richtig brennt. Dabei bleibt unsere Persönlichkeit meist auf der Strecke. Dies, weil die Probleme vordergründig technischer Natur sind. Qualitätsprobleme, Lieferengpässe, Termine und so weiter. In Tat und Wahrheit führen oft persönliche Herausforderungen zu solchen Problemen. Ich halte es darum für unausweichlich, als gute Führungsperson an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten. Wenn du wachsen willst, Neues erreichen und Grenzen verschieben magst, musst du dich zwangsläufig mit dir selbst beschäftigen. Dazu solltest du in der Agenda fixe Zeiten eintragen, die nur dir gehören. Die Mitarbeiter sollen das auch ruhig wissen. Auch, dass sie dich zu diesen Zeiten nur in absoluten Notfällen stören dürfen. Was du in der Zeit machst, ist individuell ganz verschieden. Wichtig ist, dass du etwas tust, das dir großen Spaß bereitet. Ich gehe in den Wald spazieren, andere gehen joggen, meditieren, kümmern sich um die Kinder oder gehen in ihr Ferienhaus und arbeiten an der Umgebung rund ums Haus. Gut ist, wenn du alleine bist und daher weniger Ablenkung hast, so dass du dich mit dir beschäftigen musst. Das sollte mindestens einen halben Tag pro Woche in Anspruch nehmen können. Bei mir war das über ein Jahr lang der Mittwochnachmittag. Zuerst ging ich joggen, dann Golf spielen. Als ich jeweils jeden Mittwoch schneller oder besser werden wollte, musste etwas geändert werden. Denn diese Zeit sollte nur dir gehören und vor allem sollte sie frei von Druck und Wettkampfgedanken sein. Also beschloss ich, nur noch spazieren zu gehen. Was für eine Erlösung! Als ich merkte, wie diese paar Stunden gut tun und meinen Blick fürs Wesentliche schärfen, beschloss ich, den Mittwochnachmittag zu streichen. Stattdessen gönne ich mir heute täglich Zeit und dank Hündin Elu sogar jeden Tag einen Spaziergang. Wenn du bei dir bist und Ruhe gefunden hast, können dich Veränderungen auch nicht mehr so hart treffen. Denn solche Zeiten, die nur dir selbst widmest, tun deinem Geist und deinem Körper gut. Du bist weniger gestresst, gesünder und wie gesagt besser gewappnet bei unvorhergesehenen Veränderungen. Der klare Blick fängt also zuerst bei dir an. Dass uns Führungsleute ein externer Mentor gut tut, habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Eine externe Person, der du vertrauen kannst, kann mit dir reflektieren, um deinen Blick zu schärfen. Wenn du einen klaren Blick hast, weißt du auch, was du versprechen willst und was nicht. Deine Mitarbeiter werden es dankend aufnehmen und dich noch mehr unterstützen. Sie wiederum wissen mit Veränderungen so besser umzugehen, weil sie sich auf dich verlassen können. Sie wissen, dass du da bist, wenn sie dich brauchen. Und sie wissen, was du versprochen hast. Dass das auch der Kunde merkt, versteht sich von alleine. Auch das wird honoriert, nämlich mit mehr Vertrauen. Und je mehr Vertrauen das Unternehmen genießt, desto weniger preissensitiv es ist. Mit guten Margen kann wiederum in die Mitarbeiterentwicklung investiert werden, inklusive deiner. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.